Deutschlandfunk. Das Feature. So we are in the fresh market in our neighborhood. Das ist unser Markt hier in der Nachbarschaft. Every Friday morning it is my schedule that I will spend 30 45 minutes in here before I start anything else. Hier gehe ich jeden Freitag hin, bevor ich irgendetwas anderes mache. About 15 euro I can source the food for a whole week. Mit 15 Euro kaufe ich Essen für die ganze Woche. Du musst nur die Jahreszeit im Blick haben und die Händler kennen. Zum Supermarkt gehe ich allenfalls, um Klopapier zu besorgen. In 10 Jahren werden wir darüber lachen, dass wir mal in sowas wie Supermärkten eingekauft haben. I think in 10 years we will be laughing about the fact that we are sourcing our food from places like supermarkets. When I tasted my first tomato, because it was exactly on the days of the referendum and it was exactly with the whole discussion about Grexit and about all everyone being afraid and like blaming each other. Am Tag des Referendums, als alle Angst hatten vor dem Grexit und sich gegenseitig Vorwürfe machten, habe ich meine erste selbstgezüchtete Tomate probiert. Wow, meine erste eigene Tomate. And I wrote a message to my father and I said, you know, Dad, the tomatoes you get in Luxembourg, they're so shiny and round and perfect. Meinem Vater schrieb ich, die Tomaten, die du in Luxemburg bekommst, sind perfekt. Meine sehen nicht so toll aus. Die wachsen auf einer kleinen Veranda in Athen. Aber wenn du reinbeißt, haut's dich um. When you taste them, they're fucking amazing. Ingredients of Democracy. Παράγοντες μιας δημοκρατίας. Το όνειρο για μια νέα Ελλάδα. Der Traum von einem neuen Griechenland. Feature von Rainer Schildberger. Στην επόμενη Κυριακή, στην Κοτζιά, θα κάνουμε ένα τεράστιο πριάμ. Am Sonntag gibt's auf dem Platia Kotzia einen großen Eintopf. 5000 Essen gratis, aus Gemüseessen. Für wen? Das ist offen für alle. Habt ihr hier was übrig, was ihr nicht mehr braucht? Aber nichts Faules, ja? Nur so das Krumme, das keiner will. Verstehst du? Klar. Aber sag mal, der da, dein Begleiter mit dem Mikro, was hat der hier zu suchen? Er macht eine Dokumentation über mich, über all meine politischen Aktivitäten und die Veranstaltung am Sonntag. Gleich habe ich ein Treffen mit den Organisatoren. Versteh mich nicht falsch. Die Lage ist schwierig. Die Kollegen fragen sich, welcher Sender ist denn das? Vor kurzem waren welche von TV Mega hier, wollten wissen, ob wir auch Quittungen ausstellen. Die haben wir rausgeschmissen. Hinterher gab es eine Menge Ärger. Insecurity is something that everyone feels around us. Jeder ist verunsichert. Nichts kannst du längerfristig planen. Alles ist fraglich. Du lebst von Tag zu Tag. Überschaust bestenfalls die nächsten Monate. Wir müssen was tun. Nicht nur gegen Lebensmittelverschwendung. Das Ausland will wissen, was wir hier machen mit der Krise. Oh Mann, was da alles passiert ist. Also, hast du nun was für mich? Müssen ja keine Unmengen sein. Du kannst auch googeln, um zu sehen, was ich sonst so mache. Ich bin Pavlos Georgiadis. Geht schon klar, Junge. Bleib gesund. Gott gebe dir Kraft. I just confirmed 300 kilos of food waste for our event. 300 Kilo Lebensmittelreste für unsere Veranstaltung klargemacht und seine Telefonnummer habe ich auch. Stell dir vor, was wir verändern könnten, würden wir all diese Vorgänge vernetzen. Vom Bauernhof zum Markt, in die Küche oder den öffentlichen Raum. Woher ich mein Essen beziehe, ist eine politische Tat. Erst vor zwei Tagen habe ich zusammen mit Freunden 5 Kilo Wildpilz aus einer bestimmten Region geordert. Wir sind ein Netzwerk von Gleichgesinnten, das sich in den letzten Jahren gebildet hat. Die Wirtschaft ging runter und die Gemeinschaft blühte auf. Community is on the rise. Für mich beginnt die Geschichte Monate zuvor auf der griechischen Insel Folegandros. Ich frage die Leute, wie sie die Situation erleben. Wir können nicht jahrelang nur über die Krise reden. Das hält keiner aus, sagt mir einer. Wir müssen nach vorne schauen, höre ich. Pavlos treffe ich auf der Fähre nach Athen. 33 Jahre alt ist er. Ein stämmiger, impulsiver Mann mit einer ungeheuren Energie. Tomorrow steht auf seinem T-Shirt. Auch er war gerade zu Besuch auf der Insel mit einer Mission. A more beautiful part of this mission is to go to small islands. Ich versuche, direktere Verbindungen zwischen Bauernhöfen und Verbrauchern anzurufen. Das Schöne daran ist, ich komme auf kleine Inseln und entdecke ein ganzes Ökosystem an Wissen und Geschmack. Gestern zum Beispiel war ich bei einem 78-jährigen Käseproduzenten auf Folegandros. Der hat mir gezeigt, wie er Käse macht. And I think this is the biggest challenge for our generation is to reconcile with the notion of the land in rural areas and in the cities. Die größte Herausforderung unserer Generation liegt darin, die Menschen in der Stadt und auf dem Land wieder miteinander zu verbinden. Basically, we develop social innovation projects. Wir entwickeln innovative Projekte, in denen es darum geht, wie sich Bürger politisch engagieren können. Wir bringen Leute miteinander ins Gespräch und suchen nach Möglichkeiten, sich politisch einzumischen. Stefania, Pavlos Freundin, ist 6 Jahre jünger. Beide, Stefania und Pavlos, haben lange im Ausland gelebt. Obwohl sie gute Jobs in Aussicht hatten, Pavlos als Agrarbiologe in Deutschland, Stefania als Kulturmanagerin in England, sind sie vor einiger Zeit in ein desolates Griechenland zurückgekehrt. Ich erinnere mich an den Moment, an dem ich mir sagte, egal was sie dir alle erzählen, das ist die Chance herauszufinden, was ich vom Leben wirklich will. Zu der Zeit war Griechenland schon ziemlich am Brodeln, aber ich wollte herausfinden, was da los ist. German journalists that come, and because we don't really tell them the story, they are prepared to come. They won't even interview you. Es gibt deutsche Reporter, die fragen gar nicht weiter, wenn sie merken, wir sagen ihnen nicht das, was sie hören wollen. And you have these journalists that come, and they have the story written. These young people. Die kommen mit einer fertigen Geschichte. Diese jungen Leute. Dank der Krise sind sie endlich wieder kreativ. Junge Frauen arbeiten für Demokratie. Das Sparprogramm bringt's. Die Griechen werden aktiv. Becoming active citizens. Nein. No, Greeks were active citizens. Die Griechen waren immer fleißige Leute. Ein halbes Jahr und einen Krisensommer später bin ich in Athen. Seit Studentenzeiten reise ich regelmäßig nach Griechenland, meistens auf die Inseln. Falls möglich, versuche ich, Athen zu umgehen. Zu hässlich und brutal erscheint mir diese Stadt mit ihrem Lärm, dem Dreck und zu betoniertem Leben. Doch nun werde ich für einige Zeit hier sein, auf der Suche nach Visionären. Als ich aus der U-Bahn steige, bettelt eine alte Frau um etwas Geld für Essen. Im angrenzenden kleinen Park sitzen Leute auf Bänken und starren vor sich hin. Automatisch halte ich Ausschau nach Krisensymptomen. Die Nachrichten vom griechischen Elend und Verfall reisen mit. Arriving to Greece, I was often very much overwhelmed by the chaos. Als ich ankam, war ich total überwältigt vom Chaos. Dem Chaos in den Straßen, dem Durcheinander auf den Ämtern und überall. Mir fehlten Freunde und Leute in meinem Alter, mit denen ich arbeiten konnte. Dann habe ich, ganz blöd, einfach auf Facebook verschiedene Gruppen angeschrieben. Und eine, die mit Demokratie zu tun hatte, antwortete. Die arbeiteten gerade an einem Projekt namens Imagine the City. Imagine the City, wie die Stadt aussehen könnte. Petaki, eine kleine, heruntergekommene Straße im alten Handwerkerviertel von Athen, soll wiederbelebt werden. Mittels einer Lichtinstallation. Die Leute werden aufgerufen, dafür alte Lampen zu spenden. Coca-Cola wird als Sponsor gewonnen. Die Firma fährt gerade eine Kampagne Reasons to Believe in a Better World. Ein bisschen Brause für ein bisschen Frieden. 150 Lampen kommen zusammen. Kuriositäten vom Kronleuchter bis zur umgebauten Gießkanne hängen bald an Drähten über der Straße. Machen Licht. Especially at night, it was very impressive at the beginning to see the transformation. Die Verwandlung war unglaublich. Sofort drei neue Geschäfte, Leute zogen wieder her. And some new inhabitants. Aber es gibt eben keine Garantie für Nachhaltigkeit. However, as time passed, we came to realize that sustainability is not granted. Der Sponsorenvertrag lief aus. Wir hatten auch kein Geld, um die Sache aufrechtzuerhalten. Und die Stadt hat dann einfach den Strom abgeschaltet. Drei Jahre ist das jetzt her. Viele Lampen sind kaputt, schaukeln zerfetzt im Wind. Nachts werden sie nicht mehr angeschaltet. Die Geschäfte sind längst wieder geschlossen. Zwei Männer laden alte Stühle auf einen Pickup. And for us it's also a big lesson about how when you start doing an intervention in the public space, you really need a sustainability plan. Das war eine Lektion. Du brauchst einfach einen Plan, wie es weitergeht. War aber trotzdem ein Erfolg. Ich bin stolz darauf. In den schwärzesten Momenten Athens ging ein Licht an. Und jeder weiß davon. Das hat uns manche Türen geöffnet. Oft ist es ja schwer zu beschreiben, was wir eigentlich machen. Dann sage ich, have you seen the lights in Petaki? And everybody says, oh yes, we did it. Ah, okay. It's about creativity in the urban space. Es geht um Kreativität im städtischen Raum. Darum, sich zu beteiligen. Eine kurze Botschaft. Du bist derjenige, der Licht ins Dunkle bringt. Es wird kein anderer für dich tun. Als Pavlos 2012 nach Griechenland zurückkehrt, dreht er erst einmal ein Video. Darin fährt er in einer gelben Ente übers Land. Durch Olivenhaine, im Sonnenuntergang, an sanften Hügelketten entlang, trifft auf aparte Schneckenzüchterinnen und sonnengebräunte Weinbauern. Doch was zunächst wie ein Werbefilm einer griechischen Tourismusagentur anmutet, ist ein brennender Appell an die Politiker im In- und Ausland, junge griechische Farmer und Kleinbauern zu unterstützen. Ich bin Pavlos und prospekt ankalisa, ότι μόνο το 7% των ευρωπαίων αγροτών είναι κάτω των 35 ετών. Nur 7% der europäischen Bauern sind unter 35 Jahre alt. Denn auf dem Land ist es trostlos. Doch in Griechenland ist es anders. Hier ziehen wegen der Krise immer mehr Menschen aufs Land. Menschen wie Maria und Penny Vlachou, die Schwestern sind 30 und 32 Jahre alt, sind aufs Land gezogen und haben einen Neuanfang als Schneckenzüchterinnen gewagt. Ein neues Geschäftsmodell in der griechischen Landwirtschaft, seit immer klarer wird, dass der Anbau von Tabak, Baumwolle oder Oliven künftig wegen ausbleibender Subventionen nicht mehr viel Gewinn abwerfen wird. Ihr Plan ging auf. Γιας Παύλο. Γιας Πεν. Καλώς ήρθε. Καλώς σε βρήκα. Πού είναι η αδερφή σου Μαρία? Εγώ είμαι η Μαρία. Εσείς απευθύνεστε μόνο στην ελληνική αγορά? Επί το πλείστον απευθυνόμαστε στο εξωτερικό. Το 70% της παραγωγής μας produzieren vor allem für andere Länder. 70% unserer Erzeugnisse exportieren wir in die EU. 30% sind für den griechischen Markt bestimmt. Wir versuchen ständig, unseren Export zu steigern. Unterstützt euch die Regierung dabei? Όπως επίσης και το πρόγραμμα για τα σχέδια βελτίωσης Die meisten Förderpläne der Regierung richten sich an Leute, die bereits Farmer sind. Für uns ist es sehr schwierig, Unterstützung von der Regierung zu bekommen. Habt ihr bereut, diesen Schritt aufs Land gemacht zu haben? Nein, wir sind sehr froh darüber. Ein Grundstein unseres Erfolgs liegt auch darin, dass wir internationale Erfahrung haben und viele Fremdsprachen sprechen. Auch wenn in den letzten Jahren immer mehr junge Großstädter ihr Glück als Kleinbauern auf dem Land versuchen, genügend, um die Zukunft der griechischen Landwirtschaft zu sichern, sind es nicht. Mit seiner unlängst gegründeten Beratungsfirma We Deliver Taste will Pavlos deshalb Kleinbauern in Griechenland, aber auch in der gesamten EU, mit Gastronomen verbinden. Gegründet hat er das Unternehmen gemeinsam mit Freunden aus Tschechien und Italien. You know, it's way easier for producers to cluster themselves and to cooperate, to increase their value and their amount of product. So ein Zusammenschluss erhöht den Wert und die Menge der Produkte. Außerdem kommen die Farmer leichter in Kontakt mit den Verbrauchern und die wiederum leichter an bessere Ware zu einem guten Preis. Das ist fairer Handel. Und wenn die Leute endlich fragen, woher kommt mein Essen und wer entscheidet darüber, weckt das womöglich eine ganze Gesellschaft auf. Und das, I think, brings a whole new awakening in the society. Heute gibt's Auberginen mit Kartoffeln, Zwiebeln, Tomatensauce und Kräutern. Und einen Salat dazu, den wir Glistrida nennen. Hier sagen wir, wenn du davon isst, kommst du uns reden. Deine Zunge wird flinker. Und da wir ja viel zu besprechen haben, essen wir reichlich davon. Pavlos und Stefania wohnen in einem hellen Zwei-Zimmer-Apartment unweit der Nationalbibliothek. Mit Sofaecke, Bücherschränken und einem großen weißen Esstisch. Es ist gemütlich hier mit all dem Krimskrams und den Familienfotos. Während Stefania den Eintopf zubereitet, sitzt Pavlos noch am Laptop und geht den Ablauf der nächsten Tage durch. Da muss haufenweise Gemüse geschnitten werden für die bevorstehende Speisung der 5000 auf dem Platz vor der Stadtverwaltung. Seit Wochen plant er diese Aktion gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Die Stadt soll erkennen, welches Potenzial darin liegt, vor allem in Zeiten knapper Sozialkassen. Vor dem Essen noch schnell ein Skype-Gespräch mit den anderen Aktivisten in einem Café. Pavlos wirkt nervös. Noch immer ist nicht klar, ob genug Töpfe bereitstehen werden und wer die öffentliche Veranstaltung moderiert. Stefania hat den ganzen Tag an einem Fundraising-Seminar teilgenommen. Sie ist müde. Normalerweise ist Pavlos für das Kochen zuständig, aber die aktuellen Erfordernisse haben immer Vorrang. I mean, yes, the last half year was a lot about a hamster in an experiment, without knowing how it will end or to continue our projects. Das letzte halbe Jahr fühlte ich mich wie ein Hamster in einer Versuchsanordnung. Du hast keine Ahnung, was kommt, checkst gleichzeitig deine Möglichkeiten. Das Ganze drumherum ist schwierig. Ob du Geld abheben willst oder Einnahmequellen für den nächsten Monat suchst. Alles ändert sich ständig. Und es ist unglaublich schwer, nicht unterzugehen, oben zu bleiben, immer nur zu schwimmen. So fluid that it drowns you. It's very difficult to keep swimming. Zwei Jahre ist es her, dass sich Pavlos und Stefania kennengelernt haben. In Thessaloniki, bei einer sogenannten TEDx-Konferenz. Einer weltweit agierenden Ideenbörse, auf der herausragende Konzepte in 15 Minuten vorgestellt werden. Pavlos sprach dort über die neue Landwirtschaft unter dem Motto Forward to the Basics. Stefania präsentierte ihr Modell Demokratie 2.0. I think I was in love with Stefania from the first moment. She was like explaining the same things that I have in my mind. Before I come to Greece, für mich war es lieber auf den ersten Blick. Myself in China spending Stefania sagte das, was auch ich im Kopf hatte. Bevor ich nach Griechenland kam, lebte ich einige Monate in China, im Wald, in der Stille und habe kaum gesprochen. Und dann kam ich zurück und erlebte, wie hier alles in Lichtgeschwindigkeit auf die Wand zuraste. Ich sagte mir, ich will helfen, ich will Fuß fassen, aber ich werde mich nicht von diesem korrupten System vereinnahmen lassen. But I'm not going to be absorbed by this corrupt system that is running the things. And since we are together, I have gained confidence in myself a lot. Seit wir zusammen sind, habe ich viel mehr Selbstvertrauen. Ich bin nicht länger der einsame Hamster in dem Spiel. Außerdem haben wir inzwischen viele Freunde, auch andere Paare, die ganz ähnlich ticken wie wir. A community of friends and other couples that are similar. This is generating a new sense of responsibility. All these are new to me because I, as I said, I was a globe-trotting traveler. I really didn't want to root somewhere. Diese Verantwortung ist völlig neu für mich. Ich war so ein Weltenbummler, der eigentlich nirgendwo Wurzeln schlagen wollte. Our life together is very much guided by this this activism and this action. Aktionen, Reisen, Projekte. Unser Leben ist ein ziemliches Hin und Her. Und wenn Pavlos nicht zu Hause ist, bleibt der Kühlschrank leer. Wir sprechen uns dann oft auf Skype. The fridge is empty. It's the first time that I am Neuerdings sage ich auch schon mal eine Reise oder Einladungen zu Konferenzen ab, weil mir dieses Zuhause-Sein wichtiger wird. Auch das Gefühl, ein Zuhause zu haben. Because I value more and more this staying home and creating the sense of home. And to do like 2-3 jobs at the same time. Drei Jobs zur gleichen Zeit haben. Das geht nicht ewig so weiter. We're not registered as unemployed, but on the other hand, we don't have a salary. There are thousands and thousands of people that are in this situation. Wir sind nicht arbeitslos gemeldet, haben aber auch kein festes Einkommen. So geht's Tausenden. Die sind Freiberufler, können sich die Gebühren und Steuern nicht leisten und arbeiten schwarz. Du musst einfach überleben. Wir haben auch keine Krankenversicherung. Ich arbeite jetzt seit 4 Jahren. Für meine Rente zählt es nicht. And it will never count towards a retirement. Damit musst du erst mal klarkommen. An manchen Tagen halte ich das kaum noch aus. In a way you have to compromise with that. And there are many days that I feel that I cannot handle it anymore. I try to be more preventive, like brushing my teeth. Ich putze mir einfach besser die Zähne. Ich kann auch nicht ständig mit der Angst vor Zahnproblemen leben. Ohne finanzielle Polster bist du natürlich allem ausgeliefert. Das ist eben das Risiko. That wealth can give you. Yes, you are way more. Ich habe allerdings meine Grenzen, wie viel Entwürdigung ich ertrage. The risk is part of the job. I have put my limits, you know, to how much depreciation I can accept. And then something happens and I feel energized again to continue and keep going. Und dann passiert wieder etwas. Take risks. Und ich habe die Power weiterzumachen. And that may also bring me one day to a was zu wagen. Real job, as my dad would say. Oder vielleicht die Aussicht auf eine richtige Arbeit, wie mein Vater sagen würde. Ich sitze am Varvakiasplatz, gleich gegenüber der großen Markthalle, und esse einen Pfirsich. Der bittersüße Geschmack ruft Bilder meiner ersten Griechenlandreise hervor. Es ist 1981. Das Land ist arm. Es importiert noch keine Tomaten aus Belgien und andere Geschmacklosigkeiten. Wieder angekommen in der Gegenwart fallen mir die Drogenhändler auf und die Obdachlosen zwischen ihren Habseligkeiten. Und auch, dass der Platz 5 Meter über dem Straßenniveau liegt, getragen von einem Betonplateau mit ein paar trostlosen Gebüschen und einem leerstehenden Pavillon. Auch die umliegenden Geschäftshäuser stehen zum größten Teil leer. This square actually, it's considered the roof of a parking. Der Platz ist eigentlich das Dach eines Parkhauses. Obendrauf steht ein kleines Gebäude, das der Bürgermeister irgendeinem Cousin illegal zugeschanzt hat. Da war kurz ein Nachtclub drin, jetzt steht es leer. Ein riesiger Fehlschlag der Stadtplanung. 2004 haben die das angerichtet, kurz vor den Olympischen Spielen. Die meisten Leute waren noch nie hier. Der Platz existiert gar nicht mehr in ihren Köpfen. Monatelang waren Stefania und ihre Mitstreiterinnen von Place Identity rund um den Platz unterwegs. Als Actors of Urban Change, Akteure des städtischen Wandels. Ausgestattet mit Fördermitteln und Methodentrainings einer deutschen Stiftung. We decided to create a process by which the people themselves will decide what will happen on the square. Wir entwickelten ein Konzept zur Bürgerbeteiligung. Haben erstmal alle aufgelistet, die mit dem Platz zu tun haben, und dann zu einer ganzen Serie von Workshops eingeladen, auf denen jeder sagen durfte, wie er sich den Platz vorstellt. To imagine the square, to propose ideas. There was a general agreement that we have to use the identity of this area that is related to food. Die Identität des Platzes sollte gewahrt werden. Also der Bezug zu Ernährung und Geschmack. Und es durfte keine Konkurrenz entstehen zu den umliegenden Geschäften. Which is about a food innovation hub for education training about food. Und während sich einer der Obdachlosen im Gebüsch erleichtert, erzählt Stefania den Traum, den die Bürger von diesem Platz haben. Eine Sterneköchin erklärt, wie man aus einem Brokkolistrunk einen schmackhaften Salat macht. In Hochbeeten wird gegärtnert, Kinder zupfen Kräuter, große Bäume und große Skulpturen zieren den Platz. Die Leute sitzen an langen Tischen und essen und reden. Das Dach des Pavillons ist begrünt. Und drinnen, im neu eingerichteten Café, proben Musiker schon mal für das Konzert am Abend. Nichts davon ist zu sehen. Nur einmal gab es eine Aktion für die Hochglanzbroschüre der Stiftung. Eine lange Tafel, mitgebrachtes Essen, Stellwände mit Infos, Luftballons am Pavillon, Gespräche am Abendlicht. Dann eroberten die Dealer wieder den Platz. I often pass from here and people say, so what's going on? What are we doing? Nothing has changed. We have published it. We have communicated. Ich komme oft hier vorbei und die Leute sprechen mich an. Was ist los? Warum hat sich nichts verändert? Denen sage ich, wir haben die Ergebnisse veröffentlicht und stehen im Austausch mit der Stadtverwaltung. The basis of the municipal strategy for the area. Of course, the big problem is funding, but thank God. Allmählich begreifen die dort den Wert dieser Vorgänge und fangen langsam an, eine Strategie für die Gegend zu entwerfen. Natürlich sind die Kassen leer, aber zum Glück gibt es ja die EU-Töpfe. And he really needs, in a way, to have a milestone project for the next elections. So I think, and it looks like, that Varvakis will be the milestone project. Hinzu kommt, der Bürgermeister hat noch 3 Jahre bis zur nächsten Wahl und braucht dringend ein Leuchtturmprojekt. So eins wird der Varvakis-Platz sein. In einem Café gleich um die Ecke erzählt mir Stefania dann, wie gerne sie ein Kind mit Pavlos hätte. Maria, ihre Kollegin, habe schon eins und bringe es oft mit zur Arbeit. Der Vater arbeite auch mit in der NGO. Aber wie schwierig das mit Pavlos sei, das Ringen um die gemeinsame Zeit und dass er sich vielleicht zu sehr verzettele mit den zu vielen unbezahlten Projekten. Und dann noch dieser Wahnsinn, dass alleine die Geburt 5.000 Euro kosten würde. Und doch, nicht minder wahnsinnig wäre es, deshalb auf Kinder zu verzichten. Auf dem Weg zurück in meine Wohnung laufe ich durch das Gassenlabyrinth eines Handwerkerviertels. Aus einem Hausflur dröhnt Live-Musik, mitten am Tag. Unrasierte ältere Männer und eine junge, dunkelhäutige Frau sitzen im Durchgang zu den Wohnungen, auf Stühlen, an Tischen, trinken Schnaps. 2 Musiker spielen Rembetiko, den griechischen Blues. Schon starren sie mich an. Ich zögere, setze mich dann aber auf den einzigen freien Platz neben die Frau. Ob ich Tourist sei. Ich gebe mich als Journalist aus Deutschland zu erkennen. Sofort redet sie los. That is, who have to pay for the damage? When German people go bring people back. Aus dem Nichts geraten wir in einen Streit. Die Frau ist das Kind kongolesischer Einwanderer und verlangt den Goldschatz zurück, den die Nazis den Griechen geraubt haben. Dann bringe ich eben meine jüdischen Familienmitglieder ins Spiel, die von den Nazis ermordet wurden. Das absurde Theater ist perfekt. Ich gehe besser. Doch der Wirt beruhigt die Gemüter. Bringt mir Schnaps. Bleib sitzen, sagt er. Wir versöhnen uns und stoßen an. Die Frau springt auf, tanzt. Und ich, der Deutsche, bin ein wenig erstaunt über die plötzliche Leichtigkeit und etwas betrunken vom griechischen Blues. Von der bevorstehenden Aktion auf dem Platia Gotia hat hier noch keiner was gehört. Und schon gar nicht von einem neuen Griechenland. Herzlich willkommen bei der Schnippeldisco für die Speisung der 5000 in Athen. Wir werden den ganzen Tag zusammen sein. Es wird eine Menge Gemüse ankommen, mehr als ihr euch vorstellen könnt. 1,5 Tonnen Obst und Gemüse. Einen großen Applaus für uns alle. All the chopping and washing and cutting and peeling for all the ingredients that we will cook tomorrow on the big square. Alles, was wir an Zutaten für das Essen morgen auf dem Platz brauchen, wird hier gewaschen, geschält und gestippelt. Unloading all the fruit, some music, then later will be some food. Gleich kommt der LKW. Wir laden alles ab, machen Musik an. Das macht Spaß. Du lernst Leute kennen, neue Freunde. Vielleicht gibt es sogar eine Liebesgeschichte. There will be friendships coming out of this. Maybe there is some new love affairs coming out of this event. Eine Betonhalle mit Tischen und Bänken. Die Leute im Raum tragen Schürzen und haben ihre eigenen Messer und Schäler mitgebracht. Sie warten, dass es losgeht. Pavlos läuft immer wieder auf die Straße, um zu sehen, wo der LKW mit dem Gemüse bleibt. Er trägt ein T-Shirt mit einer großen Tomate drauf und dem Schriftzug Serving Food for Change. Der Laster ist da, bringt Kisten und Säcke mit Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln, Paprika und Auberginen. Pavlos dirigiert das Abladen. Jeder Tisch ist für ein anderes Gemüse zuständig. Ich finde einen Platz bei den Kartoffelschälern. Dann wird die Musik laut gedreht und wir legen los. Der Traum von einem neuen Griechenland beginnt in der Kombüse. It boils down to loneliness. We are a society of lonely units. You know, that's why we organize a lot of public dinners. Im Grunde geht es um Einsamkeit, Vereinzelung. Deswegen veranstalten wir auch diese öffentlichen Essen. Menschen treffen sich. Das Gleiche gilt für Stefania und ihre Methoden, die Leute an einen Tisch zu bringen. Wenn sie einmal begriffen haben, dass sie nicht allein sind, kannst du sie auch überzeugen, sich zu engagieren und sie mitnehmen auf die Reise. Das ist unbezahlbar. Of course is something that Coca-Cola hätte das gerne für eine nette Werbung mit langen Tischen und so. The nice advertisements with the big tables, this is fake. Aber das ist Schwindel. What we do is real. Bei uns ist es echt. Συγγνώμη, όπως βλέπετε γύρω σας, έχει διάσπαρτες τέτοιες κατσαρόλες. Έχει τρεις επάνω, μία εδώ. Όλα αυτά είναι ωφέλιμα δοχεία για καθαρά πράγματα. Mit mir am Tisch sitzen eine Köchin, die ein Kochbuch mit Rezepten ihrer Oma geschrieben hat, und ein Mann, der einen großen Garten in Athen hat, wo er Schulklassen den Anbau von Gemüse erklärt. Aber auch einfache Leute aus der Nachbarschaft, die von der Aktion gegen Lebensmittelverschwendung gehört haben. Bald habe ich ein halbes Dutzend Einladungen und Tränen in den Augen vom Zwiebeldunst. Später taucht noch ein Abgeordneter der Regierungspartei auf. Der macht sich aber nicht die Hände schmutzig. Ist doch klar, wir brauchen neue Netzwerke. Mit Politikern sind wir aber vorsichtig. Wir müssen ihnen das Gefühl geben, dass sie Teil dieser Prozesse sein könnten, ohne uns zu sehr auf sie einzulassen. Wir brauchen ihre Unterstützung, um mehr zu erreichen. Der richtige Umgang mit dem politischen System ist ungeheuer schwer. Stunden später. Alles geschafft. 1,5 Tonnen Gemüse gewürfelt und in Säcken verstaut. Ich bin müde und mir tun die Finger weh vom Kartoffelschälen. Pavlos hingegen ist wie aufgedreht. Wir sitzen in einem Taxi. Im Radio läuft ein Basketballspiel. Ein älterer Mann mit struppigem Bart steuert den Wagen. Früher haben wir im Taxi immer über Politik gesprochen. Lass mich damit in Ruhe. Ich höre nur noch Musik oder Sport. Wenn man Nachrichten hört, wird man doch verrückt. Wie lange dauert eine Schicht? Mindestens 15 Stunden. So komme ich auf 30 bis 40 Euro. Es gibt auch Tage, da muss ich draufzahlen. Bist du aus Athen? Aus Janina. Manchmal frage ich mich, warum wir unsere schönen Dörfer verlassen haben, nur um hier zu landen in dieser Hölle. 4-5 Stunden Schlaf am Tag, 12 Jahre schon. Ein Leben lang Doppelschicht. Wie spät ist es jetzt? 22.20 Uhr. Ich bin heute um 8.30 Uhr aus dem Haus gegangen. Ich habe einen Leistenbruch. Heute Morgen bin ich nicht hochgekommen. Es ging einfach nicht. Es war schon 10:30. Jetzt muss ich schauen, wie lange ich es durchstehe. Ich stell dir vor, ich habe heute sogar Geburtstag. Der ist schon fast um. Nicht zu fassen. Alles Gute. Danke. Hier in der nächsten Ecke kannst du anhalten, bitte. Eine Stunde vor Mitternacht. Stefania hat eine Überraschungsparty für Pavlos organisiert. Die Gäste sind alle um die 30. Hip, kreativ, dynamisch. Manche begrünen Athens Dächer, andere decken Skandale in Wirtschaft und Verwaltung auf oder schreiben wie Stefania mit an einer neuen Verfassung. Einer von ihnen war sogar mal Berater von Papandreou. Da sei seine Seele schwarz geworden, sagt er. In eine Partei oder gar in ein politisches Amt will hier keiner. That systemic change is not about trying to enter it and change it from within. Uns geht es nicht darum, in das System einzusteigen und es von innen zu verändern, sondern wir wollen parallele Systeme schaffen, auch wenn es nur sehr kleine sind. Zum Beispiel unser Verfassungsprojekt. Da lachen die Abgeordneten drüber. Our project about the constitution is a joke to members of parliament. Aber wenn wir 30 Workshops durchgeführt, die Vorschläge von 5000 Leuten auf dem Tisch und die internationale Presse hellhörig gemacht haben, dann werden sich die Dinge bewegen. Getanzt wird nicht. Stattdessen den ganzen Abend die bessere Welt beschworen. Irgendwann fallen mir die Ohren zu. Thank you. Sonntag. Es ist noch wenig los auf dem Platz vor der Stadthalle. Flaggen wehen, am Himmel leuchten große weiße Wolken im Mittagslicht. Auf dem Platz sind die Infozelte der Aktivisten und eine kleine Bühne aufgebaut. Im großen Zelt bei den Köchen ohne Grenzen brodelt der Eintopf in den Armeekesseln. Eine Gestalt im Gurkenkostüm und etliche Helfer mit selbst gebastelten Gemüsekronen aus Pappe posieren vor der Perikles-Statue für ein Foto. Pavlos kommt. How are you? Fine. I'm very tired. Ich bin ziemlich müde, habe nur 4 Stunden geschlafen. I had 4 hours sleep and then 5 o'clock today with pouring rain. Um 5 bin ich hoch und musste im strömenden Regen die Kochtöpfe in den LKW laden. Come over here. Aber jetzt reißt der Himmel auf. Es kommen auch schon die ersten Leute. But the weather is getting better and people start gathering. Bald werden wir servieren. And soon we will be able to serve. Diese Müdigkeit fühlt sich nicht schlecht an. Schöner Erfolg. So despite being tired, it's a nice feeling. Yeah, nice accomplishment. Yeah, we did it. Hey, wir haben es geschafft. Zuerst kommen die, die wirklich Hunger haben. Einer mit Krückstock im viel zu großen Anzug. Frauen mit Latschen an den Füßen. Ernste Gesichter in der Schlange vor der Essensausgabe. Bald aber stehen auch Familien mit Kindern für die Suppe an. Sonntagsspaziergänger, Touristen, junge Männer mit Hipsterbärten. Die zweite Bürgermeisterin mischt sich unter das Volk. Unzählige Fernsehteams bauen ihre Kameras auf. Sogar das deutsche Fernsehen ist da. Heute ist das Fest des Essens. Das Fest des Volkes, bitte sehr. Dass mir kein Reicher kommt, um sich zu bedienen. Das Geschirr besteht aus abbaubarem Material. Bitte werfen Sie es hinterher in die braunen Tonnen. Verschwendung zu vermeiden hat globale Priorität. Das ist unsere Message, und zwar hier vor der Stadtverwaltung. Das nenne ich Zivilgesellschaft. Let's see how it will roll, how it will go. Unsere Ideen sollten wir auch in andere Länder Europas exportieren. Nicht nach Deutschland natürlich. Da existieren solidarische Netzwerke ja schon ewig. Not necessarily Germany, because Germany has all these solidarity networks since ever. But if you go to Hungary, aber in Ungarn, Polen, Litauen, Rumänien und anderen jüngeren Mitgliedern der EU, da können wir voneinander lernen. And the challenge is like to. Ich halte das ohnehin für den Kern der europäischen Idee. Deswegen ist auch die Diskussion, ob Griechenland den Euro oder die Union verlassen soll, so blödsinnig. Du hast eine tolle Krise, entwickelst Lösungen und schmeißt dann alles in den Müll. Genau wie das Essen. But we are here to save the food. They're claiming the rights of the ugly vegetables. And they scream that we don't throw anything. Pavlos und ein Dutzend Mitstreiter umrunden den Platz. Sie halten Schilder hoch mit Sprüchen wie "Ich bin krumm, na und?" oder "Wir wollen schmecken und keine Models sein." Auf dem Kopf tragen sie die selbstgebastelten Gemüsekronen und erinnern leicht an Indianer. Die Fernsehleute rennen rum für gute Bilder. Im 2-Minuten-Beitrag werden sie heute Abend auch wieder durch die deutschen Wohnzimmer flimmern. Alle fliehen unter die Zelte. Pavlos und einige andere rennen im Wolkenbruch herum und decken die Lautsprecher mit Planen ab. Der Eintopf schwemmt über den Rand. Die Zeltdächer drücken ein, können das Wasser kaum noch tragen. This rain is twice today for me. Zum zweiten Mal schon so ein Regen heute. Niki, was sollen wir tun? Der Tonmann soll alles wieder verbinden, damit die Veranstaltung weitergeht. Wir haben noch 2000 Portionen übrig. I guess what we have achieved is that like now people remember. An diese Aktion werden sich die Leute erinnern. Das macht es uns leichter. Nun wissen alle, wie es geht und nicht nur, wie es sein könnte. Das ist ein großer Fortschritt. Όπως δεν ένιωσες ποτέ. Κοίτα! Es ist mein vorerst letzter Tag in Athen. Generalstreik. Nichts fährt. Stefania und ich sind zu Fuß unterwegs. Wir besteigen den Arios Pagos, ein von vielen Schritten glattgewetzter Felsen unterhalb der Akropolis. Hier haben in der Antike die ersten demokratischen Versammlungen stattgefunden. You see in Athens, all the theaters are full of people. All the concerts are sold out. All the historical places are crowded. Hier in Athen sind die Theater gefüllt, die Konzerte ausverkauft, die historischen Plätze voll. Denn das alles können sie uns nicht nehmen. Es gibt immer noch dieses Gespür für den öffentlichen Raum und den Dialog, der da stattfinden könnte. For the moment we just hang out. But I guess im Augenblick hängen wir nur so rum. Obwohl herumhängen in diesen Zeiten ja auch etwas bedeutet. In these times. Du sitzt da mit Leuten, denen du vertraust, versuchst aus dem Irrgarten herauszufinden. Trust and trying to find a way out of the labyrinth. Wir klettern in T-Shirts im Sonnenlicht hinauf. Es duftet nach Meer und den Kräutern Attikas. Als würde der Frühling hier nie enden. Mitte November sind in Athen immer noch 25 Grad. Beim letzten Mal hier oben ging es mir nicht gut. Überall Probleme, keine Perspektive für meine Organisation. Ich bin raus aus dem Büro und wollte nur noch heulen. Wusste nicht, wohin mit mir. Also bin ich hier rauf. Ist ein toller Platz zum Weinen. Wir reden über dies und das, wie es für sie weitergehen wird. Für den Aufbau einer neuen Nationalbibliothek suchen sie Leute mit Ideen. Vielleicht endlich einen Job mit Gehalt. Aber auch, wie es mit Pavlos und ihr weitergehen wird. Der ist schon in den Norden gefahren, um dort die Olivenernte für das Familienunternehmen zu organisieren. Mein Vater ist etwas skeptisch. Nicht wegen Pavlos persönlich, sondern er fragt sich, ob wir bei unseren Terminkalendern überhaupt eine gemeinsame Spur finden werden. Timetables. Wieder bin ich mittendrin in einer Familiengeschichte. Doch was kann ich sagen? Mein Leben ist so ganz anders verlaufen. Und dann reden wir doch noch über die Zeit, den Mut und die Liebe. Und die Momente, für die es sich lohnt zu leben. I don't think we have enough time to change. You know, the system. Ich glaube, uns bleibt nicht genug Zeit, um das System zu verändern. Wir können erste Beispiele liefern und ein paar Wege gehen. Und unsere Kinder und Enkel führen sie fort. So denken viele in meinem Alter. Und nicht nur in Griechenland. Unsere Generation sorgt nur für den Übergang. That we are the transition managers. Ingredients of Democracy. Παράγοντες μιας δημοκρατίας. Der Traum von einem neuen Griechenland. Το όνειρο για μια νέα Ελλάδα. Στεγνώσανε τα δάκρυα και το όνειρο κοιμάται. Feature von Rainer Schildberger. Mit Pavlos Yoriadis und Moses Leo. Stefania Xidia und Lisa Hirdina. Als Erzähler Daniel Minetti. In weiteren Rollen Robert Frank und Ilka Teichmüller. Ton Kaspar Wollheim und Wenke Decker. Regieassistenz Sarah Krüger. Regie Friederike Wigger. Redaktion Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Deutschlandfunk. Mit Unterstützung des Förderprogramms Grenzgänger der Robert-Bosch-Stiftung 2016.